Deine Liebe fesselt mich, sagt es, ich schätz dich nicht. Ich vergesse nicht, als wir noch Kinder waren. Unser Traum durch den Park mit nem Kinderwagen. Mein Engel, ich leide, bleib bei mir, verzeih mir. Ohne dich bin ich allein hier in dieser dunklen Welt. Ich war echt kein Held, doch wir beide bleiben stehen gegen den Rest der Welt. Bitte komm zurück, lass mich die Zeit zurückdrehen. Und ich will wieder unser Glück sehen. Nur du und ich, es wird niemals eine andere sein. Guck mich an, auch ein Mann kann weinen. Mein Gewissen, es plagt mich, ich schlaf nicht. Bitte sag nicht, dass es vorbei ist. Es treibt mich in den Wahnsinn. Wegen mir hattest du Tränen im Gesicht. Ich gebe mein Leben für dich. Ohne dich ist meine Welt nicht im Einklang. Du fehlst mir, mein Schatz, viel zu sehr, mein Schatz. Ich weiß, ich war nie einfach, doch ich blieb immer dein Mann. Du fehlst mir, mein Schatz. Ohne deine Liebe kann ich nicht. Ich bin gefangen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Du bist mein Ein und Alles. Ich warte, es bringt nichts. Ich kehre kurz in mich, doch find nicht, wonach ich gesucht hab. Ich zwing mich, dich zu vergessen, doch kann ich. Ich denke nur an dich, deine Augen, dein Haar, dieser Anblick. Ich war nicht ehrlich, zu viele Lügen. Doch ich liebe dich, mein Engel, du verschließt deine Türen. Bitte lass mich hinein. Ich versprech dir, ich ändere mich. Und hör auf zu sagen, es ändert nichts. Wir machen unseren Traum wahr, mein Kind in deinem Bauch. Bitte befrei mich, ich bin innerlich taub. Wir haben zu viel Probleme und dieser Streit sorgt dafür, dass diese Liebe entgleist. Es wird Zeit einzusehen, wenn du willst, ja, dann lass ich dich gehen. Ohne dich ist meine Welt nicht im Einklang. Du fehlst mir, mein Schatz, viel zu sehr, mein Schatz. Ich weiß, ich war nie einfach, doch ich blieb immer dein Mann. Du fehlst mir, mein Schatz. Ohne dich ist meine Welt nicht im Einklang. Du fehlst mir, mein Schatz, viel zu sehr, mein Schatz. Ich weiß, ich war nie einfach, doch ich blieb immer dein Mann. Für dich geb ich mein Schatz.